time. This tribute to the best disc jockey. Thank you. Thank you.

Thank you. Ich bin nicht so gut, dass ich das nicht so gut bin. Ich bin nicht so gut, dass ich das nicht so gut bin.

Thank you. I'm gonna go down. Oh,